Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 102. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Folge beginnen wir das fünfte und letzte Buch von Friedells Opus Magnum. Sendungsgast ist diesmal Christine Reiterer, der schon deswegen mein besonderer Dank gebührt, weil sie mich durch beherztes Einspringen aus höchster Terminnot errettet hat, in die ich selbstredend ganz und gar unverschuldeterweise geraten war. Fallweise bedeutet freies Radio nun einmal, von der Hand in den Äther zu produzieren. Erstes Kapitel: Der schwarze Freitag. Unbedingte Tätigkeit, von welcher Art sie immer sei, macht zuletzt bankerott. Goethe. Wer macht die Realität? Der Wirklichkeitsmensch? Dieser läuft hinter ihr her. Gewiss schafft auch der Genius nicht aus dem Nichts, aber er entdeckt eine neue Wirklichkeit, die vor ihm niemand sah, die also gewissermaßen vor ihm noch nicht da war. Die vorhandene Wirklichkeit, mit der der Realist rechnet, befindet sich immer schon in der Agonie. Bismarck verwandelt das Antlitz Mitteleuropas durch Divination, Röntgenblick, Konjektur, durch Fantasie. Fantasie brauchen und gebrauchen Cäsar und Napoleon so gut wie Dante und Shakespeare. Die anderen, die praktischen, positiven, dem Tatbestand zugewandten, leben und wirken, näher betrachtet, gar nicht in der Realität. Sie bewegen sich in einer Welt, die nicht mehr wahr ist. Sie befinden sich in einer ähnlichen, seltsamen Lage wie etwa die Bewohner eines Sterns, der so weit von seiner Sonne entfernt ist, dass deren Licht erst ein oder zwei Tage zu ihm gelangte, die Tagesbeleuchtung, die diesem Geschöpfe erblickt, wäre sozusagen nachdatiert. In einer solchen falschen Beleuchtung, für die aber der Augenschein spricht, sehen die meisten Menschen den Tag. Was die Gegenwart nennen, ist eine optische Täuschung, hervorgerufen durch die Unzugänglichkeit ihrer Sinne, die Langsamkeit ihrer Aperzeption. Die Welt ist immer von gestern. Abgeschieden von diesen Sinnestäuschungen lebt der Genius, weswegen er weltfremd genannt wird. Dieses Schicksal trifft in gleichem Maße die Genies des Betrachtens und die Genies des Handelns. Nicht nur Goethe und Kant, auch Alexander der Große und Friedrich der Große, Mohammed und Luther, Cromwell und Bismarck wurden am Anfang ihrer Laufbahn für Phantasten angesehen. Und weltfremd ist nicht einmal eine schlechte Bezeichnung, denn die erkalkte Welt der Gegenwart war ihnen in der Tat fremd geworden. Man ist daher versucht zu sagen, alle Menschen leben prinzipiell in einer imaginären, chimärischen, illegitimen, erdichteten Welt. Bis auf einen, der Dichter. Die großen Männer sind eine Art Fällungsmittel, das dem Leben zugesetzt wird. Kaum treten sie mit dem Dasein in Berührung, so beginnt es sich zu setzen und zu teilen, zu läutern und zu lösen, zu entmischen und durchsichtig zu werden. Vor ihren klaren Ekstasen entschleiert sich das Leben und alles Dunkle sinkt schwer zu Boden. Das Zeitalter Bismarcks. Der vorletzte Abschnitt der Neuzeit, das Doppeljahrzehnt von 1870 bis 1890, ist das Zeitalter Bismarcks. Nietzsche hat in den altbekannten Sätzen, die am Anfang seiner ersten unzeitgemäßen Betrachtung stehen, den deutschen Sieg, der diese Periode eröffnet, auf eine Reihe höchst achtbarer, aber völlig ungeistiger Eigenschaften zurückgeführt. Strenge Kriegszucht, natürliche Tapferkeit und Ausdauer, Überlegenheit der Führer, Einheit und Gehorsam unter den Geführten, kurz Elemente, die nichts mit Kultur zu tun haben, verhalfen uns zum Siege über Gegner, denen die wichtigsten dieser Elemente fehlten. Insbesondere darf man doch auch von einem Siege der Idee sprechen. Nicht bloß das neue Deutschland der Selbstzucht und Sachkunde, sondern auch das alte des Dichtens und Denkens hat an ihm mitgeholfen. In dem Hirn und Herzen des Mannes, der das Kunstwerk der deutschen Einheit schuf, war alles lebendig versammelt, was jemals den deutschen Namen verehrenswürdig gemacht hat. Die Kraft, Kirchen zu stiften wie Luther, die Kraft, Geistesschlachten zu schlagen wie Lessing, die Kraft, Geschichtssysteme zu bauen wie Hegel. Und auch in Moltke waltete der Geist der klassischen deutschen Philosophie. Dieselbe Schärfe der Begriffsbildung, dieselbe souveräne Methodik, dasselbe eindringende Wissen um die Objekte. In seinem enzyklopädischen Kopfe befand sich eine neue Topographie nicht nur aller französischen Heerstraßen, sondern überhaupt aller Wege des menschlichen Denkens und Handelns. Und etwas von Kantschen Geist, kategorischem Imperativ, empirischem Realismus und transzendentalen Idealismus hat auch in der Nation, die diesen Krieg gewann. Dieses Volksheer besaß auch im Weltkrieg noch dieselbe Disziplin und Exaktheit. Intelligenz und Belehrtheit aber seither vom Materialismus des Westens infiziert nicht mehr den Geist. Andernfalls wäre es unbesieglich gewesen. Aber hat Bismarck nicht auch mitbauen geholfen an diesem Deutschland des Gelddurstes und Geltungshungers, der Selbstherrlichkeit und Selbstsucht, der flachen Fassade und falschen Stuckatur, das aus der Einheit geboren wurde? Hierauf kann man mit einem Ausspruch Georg Simmels antworten. Es ist nie was in der Welt so gekommen, wie die Propheten und die Führer meinten und wollten. Aber ohne die Propheten und Führer wäre es überhaupt nicht gekommen. Und dann müssen wir uns erinnern, was in der Einleitung dieses Werkes gesagt wurde, dass die Zeit ein Produkt des Genies ist, aber eben sowohl der Genius ein Produkt seiner Zeit. Sie ist eine Lebensluft, die Summe seiner biologischen Voraussetzungen. Er kann sich von diesem Medium nicht emanzipieren. Es gehört zu ihr, wie jedes Lebewesen zu seiner Spezies. Ihr seelenanatomischer Aufriss, ihr geistiger Stoffwechsel ist auch der seinige. Die Philosophie des Sokrates, so weise und tugendhaft sie war, ist gleichwohl das Gewächs eines Zeitalters der Sophistik. Shakespeare ist, als unvergängliches Lichtbild der elisabethinischen Ära, ein Barbar. Luther als Sohn der Reformationswelt, ein großartiger Plebejer. Und Nietzsche stand es nicht frei, kein Darwinist und Antichrist zu sein. Die Reibungslosigkeit und Präzision, mit der die deutsche Kriegsmaschinerie funktionierte, war für ganz Europa eine große Überraschung, eine fast ebenso große das völlige Versagen der Französischen. Dieses Verhältnis enthielt auch in der Tat eine völkerpsychologische Paradoxie. Denn während in der Seele des Deutschen im Verlauf einer gesamten bisherigen Geschichte der Hang zum brauenden, dunklen, erdfernen, gestaltlosen zur Wolke prävaliert wurde, war strenge Zentripedalität, ordre, clarté, logique von jeher das Ideal des französischen Geistes gewesen. Es kann sich aber bisweilen ereignen, dass gerade eine besonders zäh und lange festgehaltene Gemütsdisposition auf die Realität stoßend in ihr Gegenteil umschlägt. Wir haben schon im zweiten Buche darauf hingewiesen, dass der rationalistische Zug zur Regelhaftigkeit und Klarheit, der in der französischen Kunst und Literatur auf ihren Gipfelpunkten bewunderungswürdige Leistungen hervorgebracht hat, sehr leicht zur Pedanterie verlockt, der Todfeind in der Wirklichkeit, die mit der Narrheit verwandt ist. Und andererseits war es unvermeidlich, dass der deutsche Drang zum Denken und Erfassen der Welt sich auch einmal in wirklicher Beherrschung ihrer Gegenstände äußern musste. Edmond de Goncourt erzählt in seinem Kriegstagebuch Berthelot, ein großer Gelehrter Epoche machend in der Chemie, besonders der Alkohole, habe zu ihm gesagt, nein, Es ist nicht so sehr die Überlegenheit der Artillerie, es ist etwas ganz anderes und ich will es Ihnen erklären. Die Dinge liegen so. Wenn der Führer des preußischen Generalstabs den Befehl hat, ein Armeekorps zu einer bestimmten Stunde bis zu einem bestimmten Punkt vorrücken zu lassen, so nimmt er seine Karten, studiert das Land, das Terrain, berechnet die Zeit, die jedes Korps brauchen wird, um einen bestimmten Teil des Weges zurückzulegen. Unser Generalstabsoffizier macht nichts von alledem. Er geht am Abend seinen Vergnügungen nach, am nächsten Morgen kommt er aufs Schlachtfeld und fragt, ob die Truppen eingetroffen sind und wo der beste Ort für den Angriff sei. Seit dem Anfang des Feldzuges ist das so. Und ich wiederhole es, das ist der Grund unserer Niederlagen. Die Mitrailleuse oder Kugelspitze, eine Art Vorstufe des Maschinengewehrs, auf die man in Frankreich die größten Hoffnungen gesetzt hatte, bewährte sich gar nicht. Hingegen war das Chassepot-Gewehr ein gezogener Hinterlader mit dem deutschen Zündnadelgewehr, das zu verbessern man bei Ausbruch des Krieges erst im Begriff stand, vermöge seiner größeren Tragweite und Ladeschnelligkeit, Rasanz und Durchschlagskraft ganz entschieden überlegen, insbesondere wenn mittlere und weite Entfernungen in Betracht kamen. Es gelang jedoch der deutschen Armeeleitung, diesem empfindlichen Nachteil dadurch zu begegnen, dass sie die Kompaniekolonnen in fliegende Schwarmlinien auflöste, die kein geschlossenes Schussziel boten. Infolgedessen trat die Superiorität des Chassepot in keinem größeren Gefecht in Wirkung. In Frankreich versammelte sich ein Heer unter Marschall MacMahon in Straßburg und ein zweites unter Marschall Bazaine in Metz. Nach dem französischen Kriegsplan sollten beide als Rheinarmee vereinigt den Strom überschreiten und durch einen raschen und überraschenden Stoß gegen den Schwarzwald Süddeutschland von Preußen trennen, um es zur Neutralität womöglich zum Anschluss zu zwingen. Gleichzeitig sollte eine französische Flotte in der Nordsee, eine zweite in der Ostsee erscheinen und durch Truppenlandungen erhebliche Teile der preußischen Streitkräfte binden. Nach diesen Anfangserfolgen glaubte man auch, mit dem Eingreifen Österreichs rechnen zu können. Im Übrigen dachte Napoleon an eine kurze Kampagne. Er schrieb an MacMahon, er solle sich als Gouverneur von Algerien bloß vertreten lassen, der Krieg werde nur eine kleine Zerstreuung für ihn sein. Seine Absicht ging höchstwahrscheinlich dahin, nach siegreichen Einleitungskämpfen Preußen die Hegemonie über Süddeutschland anzubieten gegen Kompensation am Rhein und in Belgien, wofür auch die Tatsache spricht, dass er in Chalon-sur-Marne, nicht allzu ferne von der belgischen Grenze, starke Reserven zurückgelassen hatte. Von den Voraussetzungen, auf denen diese militärischen und politischen Pläne aufgebaut waren, traf aber keine einzige ein. Zunächst ging Süddeutschland sofort mit Preußen. Am 18. Juli fand ein österreichischer Kronrat statt, in dem Erzherzog Albrecht sich lebhaft für den Krieg an der Seite Frankreichs, Andrassy, ebenso energisch dagegen einsetzte. Den Ausschlag gab die strikte Erklärung des Generalstabschefs Lyon, dass die Armee nicht aktionsfähig sei. Französische Landungen wurden von der wachsamen norddeutschen Marine verhindert. Im September mussten sich beide Flotten zurückziehen. Am kläglichsten misslang der projektierte Rheinfeldzug. Es stellte sich heraus, dass das französische Eisenbahnnetz für einen so schnellen Grenzaufmarsch nicht entfernt ausreichte. Binnen kurzem waren die Bahnhöfe überfüllt, die Linien verstopft. Die Hälfte der Armee musste zu Fuß ausrücken. Der Kriegsminister Leboeuf hatte gesagt, wir sind erzbereit, bis zum letzten Gamaschenknopf. Aber es mangelte nicht bloß an Gamaschenknöpfen, sondern auch an allem Übrigen. An Feldkesseln und Kochgeschirren, Zelten und Sattelzeug, Arzneien und Tragbahn, Proviant und Munition. Die Intendantur versagte vollständig. In den Depots herrschte heillose Verwirrung. Viele Soldaten fanden ihre Kadres nicht, den meisten Divisionen fehlten die Trains. Die Infanterie war mit zu viel Gepäck und zu wenig Metallgeld versehen, die Artillerie in schlechtem Zustand und nicht am rechten Ort. Man hatte als so selbstverständlich angenommen, der Krieg werde sich nur auf deutschem Boden abspielen, dass an die Stäbe gar keine französischen Karten verteilt worden waren und die Festungen sich in sehr vernachlässigtem Zustande befanden. Graf Darroux, der Vorgänger Gramonts, sagte später mit echt französischer Sophistik: Der beste Beweis für die friedlichen Gefühle, die Frankreich damals hegte, war die vollständige Abwesenheit von Vorbereitung auf unserer Seite. Das Fehlen aller Vorsichtsmaßregeln, selbst der elementarsten und notwendigsten. Hat man je etwas derartiges gesehen? Die deutschen Kriegshandlungen. Der deutsche Kriegsplan war dem französischen dadurch überlegen, dass er auf keiner fixen Idee ruhte, mit der er stand und fiel, sondern alle Möglichkeiten offen ließ. Und vor allem, er hatte den Vorteil, dass er wirklich zur Ausführung gelangte. Die preußische Mobilisierung ging fast ohne Zwischenfall vonstatten und erfolgte aufgrund eines sorgfältig ausgearbeiteten Militärfahrplanes. In den Marschtableaus waren für jeden Truppenteil Einschiffungsort, Tag und Stunde der Abreise, Dauer der Fahrt, Erfrischungsstationen und Ausschiffungspunkt genau vorherbestimmt. Als Moltke am Abend des 15. Juli das Berliner Generalstabsgebäude betrat, wo die Formulare für die Mobilmachung bereit lagen, die bloß seine Unterschrift bedurften, sagte er beim Öffnen des Schrankes bloß: Also doch. Und einem Freund erklärte er in jenen Tagen: Ich habe nie weniger zu tun gehabt als jetzt. Auch Rohn berichtet in seinen Denkwürdigkeiten, die zweite Julihälfte sei in seinem ganzen Dienstleben die sorg- und arbeitsloseste Zeit gewesen. Gleichwohl rechnete Moltke mit der Eventualität, dass der Gegner im Aufmarsch einen Vorsprung haben könnte. Er machte bei Ausbruch des Krieges die Äußerung: Wenn der Feind vor dem 20. Juli über den Rhein geht, können wir ihn nicht aufhalten und müssen versuchen, ihn später zurückzudrängen. Wenn er damit bis zum 1. August wartet, werden wir ihn auf den linken Rheinufern bekämpfen. Und wenn er nicht bis zum 4. August bei uns eingedrungen ist, werden wir an diesem Tage die Grenze überschreiten. Das Letztere traf ein. Am 3. August waren zwischen Mosel und Rhein drei preußische Armeen versammelt. Die erste unter General von Steinmetz, die zweite unter dem Prinzen Friedrich Karl, die dritte unter dem Kronprinzen. Moltkes Absicht ging ganz allgemein auf Eroberung von Paris und Abdrängung des Feindes von dem reichen Süden Frankreichs nach dem Norden. Im Übrigen hatte er selbst in seiner Geschichte des Deutsch-Französischen Krieges betont: Es ist eine Täuschung, wenn man glaubt, einen Feldzugplan auf weit hinaus feststellen und bis zu Ende durchführen zu können. Der erste Zusammenstoß mit der feindlichen Hauptmacht schafft es, je nach einem Ausfall, eine neue Sachlage. Vieles wird unausführbar. Was man beabsichtigt haben mochte, manches möglich, was vorher nicht zu erwarten stand. Die geänderten Verhältnisse richtig auffassen, daraufhin für eine absehbare Frist das zweckmäßige Anordnen und entschlossen durchführen, ist alles, was die Heeresleitung zu tun vermag. Diese Elastizität hat ihm während des gesamten Krieges die Initiative gesichert. Am 2. August besetzten die Franzosen in Gegenwart des Kaisers Saarbrücken, was nach Paris als glänzender Sieg gemeldet wurde. Unsere Armee, hieß es in den amtlichen Bericht, hat das preußische Gebiet überschwemmt. Es erwies sich aber alsbald als ein bloßer Luftstoß, denn man hatte es nur mit drei Kompanien zu tun gehabt. Am 4. August überschritt die Vorhut der 3. Armee genau nach Moltkes Plan die Grenze und nahm Weißenburg. Am 5. August siegte dieselbe Armee in der Schlacht bei Wörth über MacMahon, der sich in das befestigte Lager von Chalon zurückziehen musste. Am 6. August wendeten sich Teile der 1. und 2. Armee gegen Vincennes und erstürmten die sehr stark verschanzten Spicherer Höhen, die für nahezu uneinnehmbar galten. Teile der 3. Armee unter General von Werder zernierten Straßburg. Daraufhin beschloss Bazaine ebenfalls nach Chalon zu marschieren und sich mit MacMahon zu vereinigen. Sein Rückzug wurde aber durch die großen Schlachten von Vionville-Mars, La Tour am 16. August und Gravelotte-Saint-Privat am 18. August vereitelt, seine ganze Armee in die Festung Metz gedrängt und dort eingeschlossen. Nun verhielt MacMahon seinerseits Chalon, um Metz zu entsetzen. Um dies zu verhindern, verfügte Moltke den berühmten Rechtsabmarsch an die Maas. Die Schwenkung der Front von Westen nach Norden, eine Bewegung, die zu den schwierigsten Aufgaben gehört, welche einer Armee gestellt werden können. Die Schlacht von Beaumont am 30. August warf MacMahon über die Maas. Von zwei deutschen Armeen, der inzwischen neu gebildeten 4. oder Maas-Armee und der 3. gleichzeitig in der Front und im Rücken gefasst, wurde er in die Stadt Sedan gedrängt, die angesichts der mörderischen Beschießung am 2. September mit dem Kaiser, den Generälen, der gesamten Streitkraft und zahlreichen Feld- und Festungsgeschützen kapitulieren musste. Damit hatte Frankreich, da es Bazaine nicht gelang, den Ring um Metz zu durchbrechen, fast eine ganze reguläre Armee eingebüßt. Aber der Franzose ist, wie Hermann Grimm in jenen Tagen schrieb, geistig nicht dahin organisiert, sich als besiegt denken zu können. Sofort wurde der gefangene Kaiser für abgesetzt erklärt, eine provisorische Regierung der nationalen Verteidigung gebildet, der Krieg bis aufs Äußerste proklamiert und durch die Parole »Kein Stein von unseren Festungen, kein Zoll von unserem Lande« die Friedensverhandlungen zwischen Bismarck und Wavre, dem neu ernannten Minister des Äußeren, zum Scheitern gebracht. Der Innenminister Gambetta, ein äußerst energischer und rühriger jüdischer Advokat, verließ im Luftballon Paris, organisierte von Tours aus die Levée en masse und brachte tatsächlich innerhalb kurzer Zeit etwa 800.000 Mann auf die Beine, deren Kampfwert jedoch hinter dem der deutschen Regulärtruppen bedeutend zurückstand. Immerhin bedurfte es nach 12 großer Schlachten, bis der Friede geschlossen werden konnte. Im Westen ergriff die neu gebildete Loire-Armee die Offensive, um unterstützt durch einen großen Ausfall der Pariser Armee die Aufhebung der inzwischen vollzogenen Erschließungen der Hauptstadt zu erzwingen. In der Tat gelang es ihr, die Bayern unter General von der Tann bei Colmier zum Rückzug und zur Räumung von Orléans zu nötigen. Aber bei Bain-la-Ronde brach sich der Stoß und auch der Pariser Ausfall scheiterte. Orléans wurde wieder besetzt und in der Winterschlacht von Le Mans die Loire-Armee so gut wie vernichtet. Im Norden wurde eine zweite französische Milizarmee durch die Siege bei Amiens, an der Haluée, bei Paume und bei Saint-Quentin ebenfalls außer Gefecht gesetzt. Im Osten hatte General Bourbaki den Oberbefehl übernommen und versuchte, das Werdersche Korps zu bedrängen, wurde aber in der dreitägigen Schlacht von Bach-Lizaine entscheidend geschlagen, seine Armee aufgelöst und zum Übertritt auf Schweizer Gebiet gezwungen. Von den großen Festungen hatte Straßburg am 27. September kapituliert, genau einen Monat später Metz. Und wiederum an jenem ominösen 27. wurde im Dezember die Beschießung der Hauptstadt eröffnet, im Jänner die Übergabe vereinbart. Im deutschen Hauptquartier standen sich zwei Parteien gegenüber, die eine war für Aushungerung, die andere für Beschießung. Zu letzterer gehörte Bismarck, der, darin von der öffentlichen Meinung Deutschlands unterstützt wurde, die erste hatte ihre Hauptvertreter in Moltke, dem Kronprinzen und dessen Generalstabschef Blumenthal. Obwohl Bismarck wie Rohn behaupteten in ihren Memoiren, dass hier weiblicher Einfluss im Spiele gewesen sei, indem von England aus die Ansicht ins Hauptquartier gelangt sei, dass man das Mekka der Zivilisation nicht wie jede andere Festung beschießen dürfe. Sowohl die Kronprinzessin wie die Gattinnen Moltkes und Blumenthals waren Engländerinnen. Wenn sich dies wirklich so verhielt, so hatten diesmal aber die Weiber höchstwahrscheinlich recht. Es gelang nur, die Pariser Außenfront niederzukämpfen, während das Bombardement die eigentlichen Befestigungswerke kaum berührte. Hingegen gab es schon am 7. Januar, wie Goncourt in dem erwähnten Tagebuch berichtet, in Paris kein Fleisch. Aber man kann sich auch nicht ans Gemüse halten, von Butter spricht gar niemand mehr und sogar das Fett, soweit es nicht Talg oder Wagenschmiere ist, scheint verschwunden zu sein. Der Käse gehört zu den Erinnerungen und will man Kartoffeln, so muss man Protektion haben. Es fehlte aber auch an Brennöl und Kerzen, Kohle und Holz. Man aß als Delikatesse Kamelnieren und Elefantenblutwurst aus dem Jardin des Plantés. Ein Juwelier stellt in seine Auslage Schmucketuis mit frischen Eiern. Der Preis einer fetten Ratte betrug 1,5 Francs. Liebe Christine, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Umso mehr, als du mir kurzfristig eingesprungen bist und jetzt Prima Vista gelesen hast. Du, herzlichen Dank, Herbert. Hat mir totalen Spaß gemacht, diesen Text zu lesen, weil Egon Friedell hört man zwar immer und das ist eine Persönlichkeit, die im österreichischen bzw. im Wiener Leben so alltäglich erscheint, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie einen Text von ihm gelesen und ich war ganz fasziniert. Danke. War deine erste Begegnung? Meine erste Begegnung mit einem Text von Friedell, ja. Also sonst hört man halt immer nur irgendwie so von ihm. Ne? Dann darf ich deine Unvoreingenommenheit ausnützen und dich fragen, wie es dir damit ergangen ist? Ja, super. Also ich habe ihn ganz toll gefunden. Vor allem die Einleitungsgeschichte. Ich habe eine systemische Ausbildung genossen und da finde ich so alles, was man im radikalen Konstruktivismus wiederfindet, von Glasersfeld und Heinz von Förster und Paul Watzlawick. Und wusste nicht, dass die bei Friedell nachgelesen haben. Also Friedell ist da eigentlich als Vorläufer zu sehen? Also nachdem ich den Text jetzt hier so gelesen habe und heute das erste Mal denke, aha, das kenne ich doch. Gut, ganz so von der Hand zu weisen ist es auch nicht, weil die kamen ja alle aus Österreich. Ja. Es könnte schon sein, dass sie Friedell gelesen haben und vielleicht ihn sogar persönlich kennengelernt haben, wahrscheinlich ist anzunehmen sogar, ja. Glasersfeld und Heinz von Förster, ich weiß nicht, wann die weggegangen sind aus Österreich, aber die waren ja, man ist in der Watzlawick gestorben, der war über 90, also der hat ihn sicher noch gekannt. Vor allem, ich denke, aus diesen Kreisen, wo die sich bewegt haben, könnte ja also leicht sein. Gibt es eine Passage in dem Text, die dich besonders angesprochen hat? Ja, was so das Thema war, vor allem mit dieser Weltfremdheit, dass ja immer Leute, die nicht an das glauben, was jetzt gerade im Moment wissenschaftlich erwiesen ist, ja immer Spinner dargestellt werden. Das ist so aktuell wie eh und je. Und das hat mich besonders angesprochen. Dann, was auch so ein spannender Satz war, war da diese, aber hat Bismarck nicht auch mitbauen geholfen an jenem Deutschland des Gelddurstes und Geltungshunger, der Selbstherrlichkeit und Selbstsucht, der flachen Fassade und falschen Stuckatur, das aus der Einheit geboren wurde? Denkt man, das ist so zeitgemäß. Weil eigentlich, wenn man jetzt Europa anschaut im Moment, Deutschland wieder so eine ähnliche Rolle hat oder zugeschrieben bekommt. Wo man sagt, ja, eigentlich geht es Europa so schlecht, weil die Deutschen so profitiert haben von den anderen. Ob so ist oder nicht, kann ich jetzt nicht, möchte ich auch gar nicht kommentieren, aber es wiederholt sich so schön. Oder dann ein anderer Satz, es ist nie was in der Welt so gekommen, wie die Propheten und die Führer meinten und wollten, aber ohne die Propheten und Führer wäre es überhaupt nicht gekommen. Also könnte man, wir werden es ja wahrscheinlich nicht mehr leben, was jetzt die heutigen Denker, wo man gar nicht so sofort einer einfällt, was da noch auf uns zukommen kann. Spannend finde ich schon, es ist schon ein Thema, das jetzt immer mehr kommt, dass aus der Physik Dinge wie die Quantenphysik ja ein vollkommen radikal neues Denken auch wieder gebracht haben, was das für zukünftige Generationen bringen kann. Ne? Weil vieles, was diese Quantenphysik möglich macht, ist ja etwas, was sich vor derzeit eigentlich noch für viele gar nicht möglich ist, rein physikalisch. Von dem her wird das sicher eine ganz spannende Geschichte werden. Was hat mir noch so gefallen? Was haben wir da noch angeschaut? Ja, die ganze Logistik, nachdem ich ja im Bereich Logistik auch tätig bin und Schulungen mache im Logistikbereich. Also eine Stärke, da sagt man immer, Logistik kommt aus dem Militärischen und hier findet man es ganz genau. Ne? Also die Preußen waren deshalb so erfolgreich, weil sie logistisch überlegen waren. Und ich denke, das ist auch noch etwas, was heute Deutschland zu einer gewissen Führerschaft bringt, weil sie einfach logistisch gut sind. Ja. So Eigenschaft. Ob es jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ja. Manchmal ist es laissez-faire der Franzosen. Ist mir dann noch so ein anderer Gedanke gekommen, nicht? Weil wir in den Medien und so weiter immer der Erste Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg wird jetzt wieder in ORF3 wiederholt, diese Reihe von Hugo Bortisch. Aber eigentlich, wenn ich mir den Text durchlese, dann denke ich mir, da war ja davor was. Ja? Und das ist mir eigentlich ziemlich unbekannt. Also insofern hätte ich große Lust, mich da weiter einzulesen, weil ich kann mich erinnern an einen Film vom Eichmann, der heißt Der Spezialist, so hat er geheißen, von einem israelischen Regisseur, der das Originalmaterial des Eichmann-Prozesses einfach so genommen hat, wie es war, und daraus einen Kinofilm gemacht hat. Und da kommt eine Passage vor, wo der Eichmann sagt, also ich weiß nicht, was ihr wollt, ja, ich habe meine Aufgabe erledigt, weil meine Aufgabe war, die Menschen von A nach B zu bringen, und das habe ich wohl gut gemacht, weil früher sind sie dann irgendwo dazwischen gestrandet und bei mir sind sie wenigstens schnell ins KZ gekommen, so ungefähr, ne? Und wenn ich den Text lese, dann sind das also Eigenschaften, die ja vorher da waren. Ne? Wie wurde Hitler überhaupt möglich? Was war da davor? Welche Eigenschaften waren da notwendig dafür? Warum ist das gerade bei den Deutschen so auf fruchtbaren Boden gefallen? Also das wären ja noch viele Fragen, die man recherchieren könnte und versuchen, eine Antwort zu finden darauf. Recherche ist ein wichtiger Begriff. Du hast vorher gemeint, dass das jetzt nicht gerade die Geschichtsperiode sei, in der du dich am besten auskennen würdest. Es ist immer lohnend, meiner Erfahrung nach, bei Friedel nachzusehen, was er dazu gemeint hat, aber man muss sich immer bewusst sein, es ist seine Meinung. Klar, ne? Das ist, darum sage ich, mich würde jetzt das Umfeld noch weiter interessieren. Jeder Autor bringt natürlich seine Sicht der Dinge ein. Ja? Aber es ist so ein Kapitel der Geschichte, das mir unbekannt. Ich käme besser mit den alten Griechen aus, wenn ich überhaupt eine Geschichtskenntnis habe, die sehr laienhafte ist. Ja. Da darf ich dir dann seine Kulturgeschichte Griechenlands ans Herz legen. Auch die Passagen in der Kulturgeschichte der Neuzeit, am Beginn des Klassizismus, des Empire, hat eine sehr lange Passage, wo es um die klassische griechische Kultur geht. Und da hat er von den Fachleuten, die ich das lesen habe lassen, ausgesprochen gute Zensuren bekommen. Gibt es eine Passage, die dir missfallen hat oder dich irritiert hat? Ja, missfallen hat mir jetzt nicht so. Ich habe es sehr spannend gefunden, ja. Es gibt ja diese Bilder von den Deutschen und den Franzosen, die heute halt nicht mehr sehr... Naja, ich meine natürlich, nicht? Also diese Franzosen, die halt immer irgendwie so ein bisschen so Dings sind und alles so auf sich zukommen, das sind natürlich schon so ganz, ganz klare Klischeebilder. Ja? Also die, ich weiß nicht, ob er sie kreiert hat oder die waren wahrscheinlich auch schon irgendwie da, die natürlich bis heute prolongiert werden, gerade wenn man von der aktuellen Politik sich auch wieder anschaut, die Merkel, die straight on Dings ist und der Hollande, der da halt so ein bisschen herumeiert und nicht wirklich so eine Linie findet, egal in welche Richtung. Also so, mal so und weiß es nicht. Meine Klischees haben natürlich immer einen Kern. Na, immer nicht, das würde ich bestreiten. Aber manchmal erleichtert sie das Leben. Ja. Gut, ansonsten sind ein Haufen Namen da drinnen, von denen ich noch nie gehört habe. Also. Hat dir diese Lektüre jetzt Lust gemacht, das weiterzulesen oder dich weiter mit Friedel zu beschäftigen? Ja, auf alle Fälle. Also ich hätte gesagt, jetzt muss ich mir sofort das Buch kassieren. Dann habe ich gesehen, das sind 1278 Seiten, das schaffe ich nie. Bis dahin, bis zum Ende sind es noch etwas mehr. Aber man könnte sich ja durchaus mal mit dem Werk von Friedel ein bisschen intensiver auseinandersetzen, eben und außerdem mit der Zeit, ja, sich damit zu beschäftigen. Was war jetzt vor dem Ersten Weltkrieg? Ne? Warum kam es überhaupt wirklich zum Ersten Weltkrieg? In der allgemeinen Wahrnehmung werden die davorliegenden Perioden durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg stark überschattet. Ja. Das habe ich auch den Eindruck. Man redet noch von der Französischen Revolution, aber dann ist dazwischen irgendwie so ein Loch. Ja. Und ich glaube, das füllt der Text bis zu einem gewissen Grad. In der Zeit Friedels hat ein Begriff eine große Rolle gespielt, der Salon. Du gestaltest auf Radio Orange eine Sendereihe, den Wiener Salon. Inwieweit ist dir dieser Bezug bewusst? Natürlich, der ist mir total bewusst, weil ich mich ja genau auf diese Zeit beziehe, also auf die Salons von Bertha Zuckerkandl, Alma Mahler-Werfel, Eugenia Schwarzwald etc., über die erscheint ja demnächst auch ein Buch. Scheint also wieder aktuell zu sein. Und es ist ja auch interessant, dass in letzter Zeit eine Reihe neuer Salons entstanden sind. Wir machen das schon seit 10 Jahren. Das geht zurück auf eine Zeit, mir ist das Gespräch so wichtig, und über Dinge zu debattieren oder auch vor allem auch immer dieser interdisziplinäre kulturelle Zugang. Und zurückgehen tut das auf meinen Ex-Schwiegervater ins B, der ein begnadeter Volksbildner war in der Steiermark, als der Dr. Hubert Lendl. Und das habe ich immer total genossen, wenn wir nach dem Essen im Herrenzimmer uns zurückgezogen haben. Ich habe damals noch geraucht, dann haben wir fest geraucht und diskutiert und über Gott und die Welt. Und der Vater Lendl ist dann immer irgendwann zum Bücherregal gegangen. Ich weiß nicht, in dem Haus hat es keinen Ort gegeben, wo kein Bücherregal stand, und hat irgendwie zielsicher das Buch herausgeholt, hat eine Seite aufgeschlagen und hat gesagt, hier kannst du das nachlesen. Ja. Und das war für mich unglaublich. Und es war für mich, ich habe HTL gemacht, wo ja natürlich kulturelle Bildung eher so Nebensache ist, eine totale Bereicherung. Und darauf geht auch meine Idee mit den Salons zurück. Ich habe gesagt, das ist mir total abgegangen, nachdem die Beziehung leider in Brüche gegangen ist, diese Gespräche. Und entstanden ist dann der Wiener Salon über Berlin. Das heißt, ein Freund von mir, der leider viel zu früh verstorben ist, hat Freunde aus Berlin so auf unsere Skiwoche gebracht, und ich habe mich dann mit einem der Leute angefreundet, bin dann in Berlin gewesen, und der sagte zu mir, du bist ja kulturell interessiert, Freunde von mir machen Salons. Und damals war es eine Hochblüte der Salons in Berlin, also vor 15 Jahren, und ich bin dann dorthin gekommen, super, genau das ist es, was ich gerne möchte. Und dann bin ich nach Wien zurückgekommen und habe gesagt, ich kenne ja doch so viele Künstler in Wien, vielleicht haben die mal Lust, nach Berlin zu fahren. Und so sind wir dann mit 12 Künstlern nach Berlin gefahren. Und nachdem es den Künstlern in Berlin so gut gefallen hat, haben wir dann gemeint, das müssen wir in Wien auch machen. Und so ist der Wiener Salon entstanden. Und dann hat sich das so zufällig ergeben, ein Jahr später, nachdem wir den ersten Salon gemacht haben, das war im Februar 2003, also ziemlich genau vor 10 Jahren. Und mit Anfang 2004 bin ich dann per Zufall bei Radio Orange hereingefallen, und seitdem mache ich den Wiener Salon und eher jeden ersten Samstag im Monat 14 bis 15 Uhr im Rahmen der Sendereihe Zoom, der Wiener Salon und eher. Was ist das Salon-Element an der Sendereihe? Einfach Menschen, interessante Menschen zu einem Gespräch zu laden über ihre Arbeit, über ihr Leben, ihren Zugang zu ihrer Arbeit, eine Stunde sie zu Wort kommen zu lassen, ohne sie zu zensurieren. Also das heißt, die Sendung wird nicht nachbearbeitet, das, was gesagt wird, geht hinaus. Und das ist mir auch wichtig. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Christine Reiterer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 25. April 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.